Vision. Eine Vision zu haben bedeutet, die Zukunft vor seinem mentalen Auge zu sehen. Vision ist angewandte Vorstellungskraft. Alles wird zweimal erschaffen. Erst mental, dann physisch. Die erste Erschaffung, die Vision, ist der Anfang eines Prozesses, bei dem Einzelne oder Organisationen sich neu erfinden. Sie verkörpert Wünsche, Träume, Hoffnungen, Ziele und Pläne. Diese Träume oder Visionen sind aber keine bloßen Fantasien. Sie sind eine Realität, die noch nicht in physisches Sein transformiert wurde, wie die Pläne von einem Haus, bevor es gebaut wird, oder Noten einer Partitur, die darauf warten, gespielt zu werden. Nur die wenigsten von uns kennen ihr eigenes Potenzial. Der amerikanische Philosoph William James sagte einmal, die meisten Menschen leben in einem sehr beschränkten Ausschnitt ihres potenziellen Seins. Wir alle haben mehr Energie und Begabungsreserven, als wir es uns träumen lassen. Und die könnten wir alle anzapfen. Jeder von uns hat eine unermessliche Macht und Fähigkeit, sein Leben neu zu erfinden. Das zeigt auch die folgende Geschichte einer Frau, die großes Leid ertragen musste, dann aber eine neue Vision von ihrem Leben erschaffen konnte. Als die Ärzte uns sagten, Gordon habe Krebs, war ich erst 46. Trotzdem ging ich ohne Zögern in den vorzeitigen Ruhestand, damit ich meinem Mann beistehen konnte. 18 Monate später starb er. Sein Tod kam zwar nicht unerwartet, doch ich verging vor Schmerz. Ich weinte um unsere gemeinsamen Träume, die nun auf ewig unerfüllt bleiben würden. Ich war erst 48, doch es gab nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnte. In meinem Schmerz bewegte mich vor allem eine Frage. Warum hatte Gott nicht mich genommen? Ich hatte das Gefühl, dass Gordon der Welt viel mehr zu bieten hatte als ich. Schließlich war ich körperlich, mental und seelisch unendlich erschöpft. Dann aber gewann ich die Motivation, in meinem Leben einen neuen Sinn zu suchen. Ich klammerte mich an die Idee, dass alles zweimal geschaffen wird, erst mental, dann physisch. Ich musste also herausfinden, was für Talente ich hatte. Ein Kompetenztest zeigte mir, was meine stärksten Fähigkeiten waren. Um wieder eine Lebensbalance zu erlangen, konzentrierte ich mich auf die vier Dimensionen meiner Natur. Auf der mentalen Ebene erkannte ich, dass ich gern lehrte. Spirituell und sozial wollte ich mich weiter für die Harmonie zwischen den Rassen einsetzen, die wir in unserer Ehe vorgelebt hatten. Emotional wusste ich, dass ich Liebe geben musste. Als meine Mutter noch lebte, hatte sie sich um todkranke Babys gekümmert. Ich wollte wie sie Trost spenden und ihr Vermächtnis der bedingungslosen Liebe weitergeben. Ich hatte Angst davor zu scheitern, doch ich sagte mir, dass es in Ordnung ist, wenn ich Verschiedenes ausprobieren würde, so wie man Hüte ausprobiert. Sollte mir die Lehrtätigkeit nach einem Semester nicht gefallen, konnte ich ja wieder damit aufhören. Ich begann mit einem Lehramtsstudium, damit ich am College unterrichten konnte. So ein Studium ist für niemanden einfach, doch ich war schon 48 und daran gewöhnt, dass alle Tipparbeiten von meiner Sekretärin erledigt wurden. Es dauerte ein ganzes Semester, bis ich meine Referate selbst auf dem Computer schreiben konnte. Nach meinem Lehramtsstudium ging ich als Lehrerin an ein traditionell schwarzes College in Little Rock, Arkansas. Der Gouverneur berief mich in den Martin Luther King Ausschuss für die Verbesserung der Beziehungen zwischen den Rassen. Nebenbei kümmere ich mich um die Babys rauschgiftsüchtiger Mütter und um Kleinkinder mit AIDS, die den Rest ihres wahrscheinlich sehr kurzen Lebens im Krankenhaus verbringen müssen. Ich weiß, dass ich diesen kleinen Menschen Trost gebe, und das verleiht mir Seelenfrieden. Jetzt ist mein Leben gut. Ich spüre, dass Gordon mir zulächelt. Bevor er starb, sagte er immer wieder, er wünsche mir eine Zukunft voller Lachen, glücklicher Erinnerungen und guter Dinge. Wie könnte ich mein Leben verschwenden, ohne deswegen ein schlechtes Gewissen zu haben? Ich glaube, das würde gar nicht gehen. Ich bin verpflichtet, mein Leben so gut wie möglich zu führen, um jener Menschen willen, die ich am meisten liebe, auch wenn sie nicht mehr bei mir sind. Albert Einstein sagte, die Vorstellungskraft ist wichtiger als das Wissen. Das Gedächtnis ist der Vergangenheit zugewendet und es ist endlich. Visionen aber sind die Zukunft und sie sind unendlich. Visionen sind größer als die Geschichte, größer als die Last und die emotionalen Narben der Vergangenheit. Als Einstein einmal gefragt wurde, welche Frage er Gott gern stellen würde, antwortete er: Wie hat die Welt angefangen? Alles, was danach kommt, ist nämlich reine Mathematik. Nachdem er eine Zeit lang nachgedacht hatte, besann er sich anders. Er sagte: Nein, ich würde Gott fragen, weshalb die Welt erschaffen wurde. Dann würde ich nämlich den Sinn meines eigenen Lebens kennen. Vielleicht ist die wichtigste aller Visionen, ein Gefühl für unser Ich zu entwickeln, für unser Schicksal, unsere einzigartige Berufung und Rolle im Leben, ein Gefühl für Sinn und Zweck. Wenn Sie Ihre persönliche Vision überprüfen wollen, sollten Sie sich als erstes fragen: Entspricht diese Vision meiner inneren Stimme, meiner Energie, meinen einzigartigen Talenten? Gibt sie mir ein Gefühl von Berufung und ist sie es wert, dass ich mich ihr verpflichte? Einen Sinn dieser Art kann man nur durch eingehende persönliche Reflexion, durch tiefe Fragen und Vorstellungen erlangen. Der Autor, Filmemacher und berühmte Geschichtenerzähler Sir Lawrence van der Post sagte: Ohne eine Vision leiden wir alle unter einem Datendefizit. Wir betrachten das Leben kurzsichtig, durch unsere eigene Brille. Eine Vision aber ermöglicht es uns, unsere Autobiografie, unsere Vergangenheit zu transzendieren und uns über unsere Erinnerungen zu erheben. Das gilt vor allem für die zwischenmenschlichen Beziehungen und erzeugt Großherzigkeit gegenüber anderen. Wenn wir über Vision reden, dürfen wir uns aber nicht auf die Vision von dem, was da draußen möglich ist, beschränken, sondern müssen uns auch mit den Visionen befassen, die sich auf andere Menschen richten, auf ihre unsichtbaren Potenziale. Bei Visionen geht es nicht nur darum, dafür zu sorgen, dass Dinge erledigt werden, dass irgendeine Aufgabe geschafft, dass etwas erreicht wird. Es geht auch darum, unsere Sicht von anderen zu erkunden und zu erweitern, andere zu bestätigen, an sie zu glauben und ihnen zu helfen, ihr inneres Potenzial zu entdecken und zu realisieren. Ihnen zu helfen, ihre innere Stimme zu finden. In vielen östlichen Kulturen begrüßen die Menschen sich, indem sie die Arme in Form eines umgedrehten Vs an die Brust legen und sich vor dem anderen verbeugen. Dabei sagen sie: Ich verneige mich vor der Größe in ihnen. Oder: Ich verneige mich vor der Göttlichkeit in ihnen. Ich kenne auch eine Frau, die bei der Begegnung mit anderen hörbar oder in ihrem Herzen sagt: Ich liebe dich. Wie heißt du? Wenn wir die Leute nicht durch die Brille ihres gegenwärtigen Verhaltens oder ihrer derzeitigen Schwächen betrachten, sondern durch die Brille ihrer Potenziale und guten Handlungen, entsteht positive Energie, die sich auf andere überträgt. Diese bejahende Haltung ist auch ein entscheidender Schlüssel für den Wiederaufbau zerbrochener Beziehungen und für erfolgreiche Elternschaft. Andere Menschen, unabhängig von ihrem Verhalten zu betrachten, verleiht viel Kraft, denn dadurch bestätigen wir ihren fundamentalen, unbedingten Wert. Wenn wir ihr Potenzial wahrnehmen und anerkennen, ist das so, als würden wir ihnen einen Spiegel vorhalten, der das Beste in ihnen reflektiert. Das befreit nicht nur sie, sondern es befreit auch uns davon, auf unerwünschtes Verhalten zu reagieren. Wenn das Verhalten einer Person weit unterhalb ihres Potenzials liegt, werden unsere positive Einstellung und Worte nämlich zu: Das ist nicht deine Art. Du wirst mich erheben und ich dich, und wir werden zusammen emporsteigen, lautet ein Quäkerspruch. Auf einer Auslandsreise, die schon lange zurückliegt, wurde ich einem etwa 18-jährigen jungen Mann vorgestellt. Er hatte bereits einiges hinter sich, auch Drogen- und Alkoholmissbrauch gehörten dazu. Obwohl er seinem Leben jetzt eine Wende gab, merkte ich bei einem Gespräch unter vier Augen, dass er um ein Gefühl der Orientierung rang und von Selbstzweifeln gequält wurde. Ich erkannte außerdem, dass er ein besonderer Mensch war, voller Größe und wahrem Potenzial. Das strahlten sein Gesicht, seine Haltung und sein Geist aus. Bevor wir uns verabschiedeten, blickte ich ihm direkt in die Augen und sagte, ich sei überzeugt, dass er sein ganzes Leben lang sehr viel Einfluss in der Welt haben würde und außergewöhnliche Gaben und großes Potenzial besitze. Heute, fast 20 Jahre später, ist er einer der vielversprechendsten, fähigsten jungen Männer geworden, die ich kenne. Er hat eine wundervolle Familie und in seinem Beruf wirklich viel erreicht. Vor kurzem besuchte ihn einer meiner Freunde. Im Laufe ihres Gesprächs erzählte der junge Mann ihm spontan von dem Erlebnis, das ich vorhin geschildert habe. Er fügte noch hinzu, »Sie können sich nicht vorstellen, wie stark sich diese eine Stunde auf mein Leben ausgewirkt hat. Jemand sagte zu mir, mein Potenzial sei unendlich viel größer als alles, was ich mir je vorgestellt hatte. Der Gedanke setzte sich in mir fest. Er hat für mich alles verändert.« Die Gewohnheit zu pflegen, andere zu bestätigen, ihnen oft und aufrichtig zu sagen, dass man an sie glaubt, vor allem Teenagern, die ihre zweite große Identitätskrise durchmachen, ist enorm wichtig. Diese verhältnismäßig kleine Investition bringt unermessliche, kaum fassbare Ergebnisse. Denken Sie immer daran, welch ungeheure Wirkung es auf uns hat, wenn uns jemand sagt, dass er an uns, unser Potenzial, glaubt. Gerade wenn wir selbst nicht an uns, unsere Geschichte, glauben.